besteht ein Pflaumenbaum. Er ist so klein, man glaubt es kaum. Er hat ein Gitter drum, so stößt ihn keiner um. Der Kleine kann nicht größer werden, ja größer werden, das möchte er gern. Es ist keine Rede davon, er hat so wenig Sonn. Den Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum, weil er nie ein Pflaume hat.